Schwungvoll ging sie zu Ende, die erste Stunde mit Dr. Manfred Pohl auf Radio Marabu. Denkmonat August 2018. Um den Urknall geht es in dieser. Jetzt aber erstmal eine Deklaration. George Moustaki. Je déclare l'état de bonheur permanent. Et le droit de chacun à tous les privilèges. Je dis que la souffrance est chose sacrilège. Quand il y a pour tous des roses et du pain blanc. Je conteste la légitimité des guerres. La justice qui tue et la mort qui punit. Les consciences qui dorment au fond de leur lit. La civilisation au bras des mercenaires. Je regarde mourir ce siècle vieillissant. Un monde différent renaîtra de ses cendres. Mais il ne suffit plus simplement de l'attendre. Je l'ai trop attendu, je le veux à présent. Que ma femme soit belle à chaque heure du jour, sans avoir à se dissimuler sous le phare. Et qu'il ne soit plus dit de remettre à plus tard l'envie que j'ai d'elle de lui faire l'amour. Que nos fils soient des hommes, non pas des adultes. Et qu'ils soient ce que nous voulions être jadis. Que nous soyons frères, camarades et complices. Au lieu d'être deux générations qui s'insultent. Que nos pères puissent enfin s'émanciper et qu'ils prennent le temps de caresser leurs femmes. Après toute une vie de sueur et de larmes et des entre-deux-guerres qui n'étaient pas la paix, je déclare l'état de bonheur permanent, sans que ce soit des mots avec de la musique. Sans attendre que viennent les temps messianiques, sans que ce soit voté dans aucun parlement. Je dis que désormais nous serons responsables, nous ne rendrons de compte à personne et à rien, et nous transformerons le hasard en destin, seul à bord et sans maître et sans Dieu et sans diable. Et si tu veux venir, passe la passerelle. Il y a de la place pour tous et pour chacun. Mais il nous reste à faire encore du chemin pour aller voir briller une étoile nouvelle. Je déclare l'état de bonheur permanent. George Moustaki, verstorben im August 2018, Aretha Franklin, hier ist sie, die Königin des Soul. Plain to see that you were my destiny. With my arms open wide, I threw away my pride. I sacrificed for you, dedicate my life to you. I will go where you lead. I'll be right there in a time of need. And when I lose my will, you'll be right there to push me up that hill. There's no, oh, no looking back for. goodbye. In einem 30 Minuten Nonstop Music Block Aretha Franklin und Liza Stansfield, Dr. Manfred Pohl gleich wieder auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. I don't ever wanna lose. 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. I need more of you. together too long. Strange, how did our love get so strong? There's nothing to keep us apart. We got to catch up to our hearts. I need more of you, changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run. Darling, I need more of you. More, anything less wouldn't do. Oh, very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know we never will. You know. She's made the goodbye hardest still. Oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And the goodbye makes the journey harder still. Hallo liebe Hörer vom Radio Marabu, hier ist Marion Seibert und der folgende Song ist von mir und heißt Kann sein, ich verlier's. Kann sein, dass es bleibt unsere Ewigkeit. Dieses Treiben auf deinen Flüssen, Untergehen in all den Küssen. Hoch und höher haben wir uns getrieben, nah und näher sind wir uns geblieben. Sanft trägst du mich durch alle Wogen und wär alles auch gelogen. Heut Nacht spring ich in deine Flut, so tief, so schön, so weit, so gut. Kann sein, ich verlier's, kann sein, ich riskier's, kann sein, mein Herz, das bleibt heut Nacht bei dir. Kann sein, dass es bleibt, kann sein, für lange Zeit. Kann sein, heut Nacht beginnt unsere Ewigkeit. Du drehst mich mit so lieben Blicken, ich wälz mich mit dir hin und her. Lass mich von dir ins Paradies schicken und will immer, immer, immer noch mehr. Ich bin einfach untergegangen, ich hab mich in dir verfangen. Wünsch mir, dass deine Hände mich fassen, ich kann dich heut Nacht nicht mehr loslassen. Kann sein, ich verlier's, kann sein, ich riskier's, kann sein, mein Herz, das bleibt heut Nacht bei dir. Kann sein, dass es bleibt, kann sein, für lange Zeit. Kann sein, heut Nacht beginnt unsere Ewigkeit. Zeit. Kann sein, heut Nacht beginnt unsere Ewigkeit. Kann sein, dass es Bernd Brecht auf Radio Marabu. Nix Herze! Tak Mabo! Tak Mabo! Nix Herze! Chat with me. Chepe Shemaya! To me, are you? to me, boy, me. Minuten Nonstop, Marabou, George Moustaki, Aretha Franklin, Liza Sansfield, Lenny Kravitz, Bellamy Brothers, Cat Stevens, Marion Seibert und Bernd Brecht und weiter mit Dr. Manfred Pohl. This is not for motherfuckers. This is hot. Marabou. Denksendung auf Radio Marabou. Mein Gast, Dr. Manfred Pohl, vorgestellt habe ich ihn in der ersten Stunde schon. Jetzt wollen wir natürlich ans Eingemachte gehen und das ist ein wichtiges Thema für Sie, die Urknalltheorie. Das ist mir ein sehr wichtiges Thema, weil dieser Urknall, der da postuliert wurde, eigentlich gar nicht stattgefunden haben kann. Und da gibt es einen einleitenden Brief von Wissenschaftlern, den wollen Sie jetzt stellenweise zitieren. Ich selbst kann auch zu diesem Thema keine klugen Fragen stellen, so wie die anderen Hörer dieser Sendung werde ich aufmerksam und interessiert zuhören. Ja, es wurde im Jahre 2004 von 33 namhaften Wissenschaftlern weltweit ein offener Brief an die Wissenschaftsgemeinschaft geschrieben. Der wurde in der Zeitschrift New Scientist in den USA veröffentlicht. Und der zeigt, dass die Urknalltheorie eigentlich eine Fehltheorie ist. Und ich will mal aus diesem Brief einige Dinge zitieren, die das sagen. Die sagen dort: Die Urknalltheorie basiert auf einer großen Anzahl hypothetischer Wesenheiten, auf Dingen, die niemals beobachtet wurden, die Expansion, geheimnisvolle Materie, dunkle Energie und andere auffallende Beispiele. Ohne diese gäbe es den fatalen Widerspruch zwischen Beobachtungen durch die Astronomen und die Vorhersagen zur Urknalltheorie. In keinem anderen Bereich der Physik würde diese stetige Zuflucht in neue hypothetische Objekte als einen Weg akzeptiert werden, um die Lücken zwischen Theorie und Beobachtung zu schließen. Irgendwann müssten ernsthafte Fragen über die Richtigkeit der zurückliegenden Urknalltheorie aufgeworfen werden. Das ist hier die Kernfrage. Es wird nämlich kritisiert, dass die wissenschaftlichen Forschungsmittel für die Kosmologie werden nur bereitgestellt in Entwicklungsrichtungen, die auf der Basis der Urknalltheorie fußen. Alle anderen Denkrichtungen in dieser Wissenschaft werden nicht finanziell gestützt, sodass sie also gar keine Chance haben, aus der Urknalltheorie auszubrechen. Aber es gibt sehr viele Gründe, die zeigen, dass die Urknalltheorie falsch ist und dass der Urknall, so wie er postuliert wird, gar nicht stattgefunden haben kann. Mehr dazu gleich nach Pont Planetenwind. We'll be right back. Pont mit dem Planetenwind. Manfred Pohle bei mir zu Gast. Sie stellen ihn in Frage, den Urknall. Den Urknall stelle ich in Frage. Ich möchte vielleicht am Anfang sagen, wo der Urknall überhaupt herkommt, diese Idee. Die geht zurück auf den belgischen AB Georges-Édouard Lemaître. Das war ein belgischer Priester, der von Jugend an sich die Aufgabe gestellt hatte, eine Theorie zu entwickeln, die die Religion, also die katholische Schöpfungsidee, mit der Wissenschaft in Übereinstimmung bringt. Für mich ist das ein Unternehmen, was nicht erfüllbar ist, aber er hatte dann zu einer Zeit in den 60er Jahren, ich habe diese Entwicklung von Beginn an miterlebt, als junger Mann habe ich kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen, wie solche Ideen entstehen können, der hatte die Theorie hervorgebracht, das Universum sei aus einem Punkt entstanden, aus einem Urei, wie er es formulierte, das zu einem Zeitpunkt explodierte und durch ständige Spaltung der Kerne die gesamte Materie des Universums hervorgebracht haben soll. Das war zu einer Zeit, als gerade die Kernspaltung entdeckt worden ist, die dieser Idee weitere Nahrung gab. Lemaître hat dann auf einem Kongress in London, der war glaube ich 1965, diese Idee vorgetragen und erntete zunächst Gespött. Man hat ihn verlacht für diese Idee. Man sprach von einem Big Bang, ein ursprüngliches Scherzwort, das man also negieren muss. Aber durch die beharrliche Arbeit des Klerus wurde diese Idee dann immer fester etabliert in der Kosmologie, bis man schließlich heute in den Standardauffassungen der Meinung ist, der Urknall sei eine gesicherte Erkenntnis. Das ist meiner Auffassung nach ein Aberglaube. Denn man kann sich als Vertreter des dialektischen Materialismus nicht vorstellen, dass einstmals nichts vorhanden war und dann bang war die Materie da. So kann es nach meiner Auffassung nach gar nicht gewesen sein. Unser dialektisch-materialistischer Materiebegriff sagt ja aus, dass die Materie ewig existiert. Das heißt, ich will es doch mal etwas zitieren, die Materie ist die objektive Realität, die nicht entstehen und nicht verschwinden kann. Sie ist also ewig in der Zeit und sie ist unendlich im Raum. Ihre Existenzbedingungen sind die Zeit und der Raum und ihre Existenzweise ist die Bewegung. Auf dieser Basis können wir in der Physik vorwärts kommen. Auf dem Aberglauben, dass die Materie irgendwann entstanden ist, wohl eher nicht. Wenn Sie mich fragen, als Zuhörer, der das jetzt auch so zum ersten Mal sich damit richtig intensiv beschäftigt, klingt dann der Urknall ja eigentlich auch so ähnlich unschlüssig wie der liebe Gott, der Adam und Eva geformt hat. Ja, das ist wohl der Fall. Ich sage immer, wenn man, wie man heute in der Physik sagt, den Urknall begründet als einen Punkt unendlicher Energiedichte, der also zu einem bestimmten Zeitpunkt explodiert sein soll und dann im Zuge einer Expansion das Universum hervorgebracht haben, dann kann daran etwas nicht stimmen, und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Wir wissen ja seit Einstein, dass eine Energiedichte, dass Energie also äquivalent zur Masse ist. Ein Punkt unendlicher Energiedichte würde also bedeuten, dass es auch ein Punkt unendlicher Massendichte ist. Und nun wissen wir, dass Gravitation als eine Eigenschaft der Masse in ihrer Größe direkt proportional zu den Massen ist, die miteinander gravitieren. Also ein Punkt unendlicher Energiedichte wäre auch ein Punkt unendlicher Massendichte und damit unendlicher Gravitation. Wie kann ein solcher Punkt expandieren? Das ist ja nicht möglich. Aus diesem Grunde sehe ich es als unmöglich an, dass ein solcher Urknall stattgefunden haben kann. Einen zweiten Grund will ich noch nennen und dann will ich es damit bewenden lassen. Die anderen Gründe können Sie auf meinem Internetplatz gern nachlesen. Die Kosmologen haben nun unter Zugrundelegung der Urknallhypothese versucht, die Energiebilanz des Universums zu berechnen und scheiterten immer wieder daran. Es fehlen etwa 70% der Energie, die unter diesen Bedingungen notwendig gewesen wäre. Nun hat man allerdings nicht gefragt, ob dann die Theorie etwa falsch ist. Nein, man hat ein Postulat gemacht, man hat die dunkle Energie postuliert, der man einfach diese fehlende Energie unterstellt. So hat man also einen Fehler mit einem zweiten Fehler zu korrigieren versucht. Das muss am Ende dann doch scheitern. Da fällt mir als Ökonom unweigerlich die schwarze Bad Bank ein, die gegründet wird und auf die dann die Schulden hingeschoben werden, die dann angeblich weg sind, aber natürlich eigentlich noch da sind. Die Schulden sind dann natürlich genauso noch da wie vorher. Warum das alles so ist, werden wir im nächsten Teil besprechen. Jetzt haben wir erstmal sehr schöne Musik, die Sie ausgewählt haben, von Ihrem eigenen Laptop übrigens. Ja, ich mag auch sehr den Rod Stewart und der hat in der vergangenen Zeit sehr schöne Musik gemacht. Sehr schöne Alben, wir spielen Moonglow. It must have been Moonglow, way up in the blue. It must have been Moonglow that led me straight to you. I still hear you saying, dear one, hold me fast. And I start to praying, oh Lord, please let this last. We seem to float right through the air. Heavenly songs seem to come from everywhere. And now when there's moon glow way up in the blue, I'll always remember that moon glow gave me you. That moon glow gave me you. Auf Radio Marabu Dr. Manfred Pohl und wir kritisieren das Denken über den Urknall. Ich finde es sehr anregend, weil sich die Fragen, die man sich da stellt, kann man auch auf viele andere Gebiete anwenden, dass man bestimmte Sachen nicht genug hinterfragt und wir werden da automatisch jetzt auch zu weiteren Erkenntnissen gelangen. Kritiker an dieser Urknalltheorie gab es aber von Anfang an, auch in den 60er Jahren schon, Sie haben es gerade schon erwähnt. Es gibt ein bekanntes Beispiel. Ja, es gibt das Beispiel des Astronomen Heldon Arp aus den Vereinigten Staaten. Der hat durch jahrelange Beobachtung an den großen Observatorien der Welt einen Atlas von Galaxien herausgegeben, deren Bewegung sich nicht mit der Urknallhypothese erklären lässt. Und hier kommen wir jetzt in die politische Phase dieser Wissenschaft. Es gibt ja keine unabhängige Wissenschaft, die ist immer eingebunden in gesellschaftliche Strukturen. sodass man also sagen muss, der Heldenarp hat mit seinem Atlas sozusagen grundsätzlich die Urknalltheorie widerlegt, weil es so viele Objekte nicht geben kann, die sich dann als Ausnahmen in diesem Bewegungsspektrum bewegen. Nun hat man ihm eines Tages gesagt, lieber Herr, nun musst du endlich deine Theorie beweisen oder wir können dir keine Beobachtungszeiten an den Observatorien mehr zur Verfügung stellen. So hat Heldenarp dann aufgeben müssen und er konnte nicht mehr weiterforschen. Das ist ein beredtes Beispiel dafür, wie man also die finanziellen Mittel, die zur notwendigen Forschung benötigt werden, steuert. Und es wurden solche Mittel dann auch nur ausgegeben für Denkansätze, die die Urknalltheorie nicht prinzipiell in Zweifel stellen, die also die Stütze der Kosmologie sein soll. Jetzt muss ich dann mal fragen, wie wäre das oder wie hätte das denn eigentlich sein können, auch bei einer Weiterentwicklung der sozialistischen Gesellschaft, wo zumindest diese direkten Profitinteressen ja so nicht da sind? Ich finde, das ist eine gute Frage, aber ich stecke da zu wenig tief drin. Ich kann das gar nicht recht beantworten, da bin ich zu wenig Ökonom. Ja, Sie sind Wissenschaftler, Dr. Manfred Pohl auf Radio Marabu zu Gast. Wenn ich mir das so anhöre, was Sie ausführen, empfinde ich manche der heutigen Sichtweisen fast unwissenschaftlich. Woran kann das liegen? Ja, das ist wahrlich der Fall, weil man in der Wissenschaft heute einen Vormarsch der Religion feststellen kann. Die Urknalltheorie ist ja eine Theorie, mit der man versucht, die katholische Schöpfungslehre mit der Wissenschaft in Übereinstimmung zu bringen. Und das ist aber nicht möglich. Ich hatte an einigen Beispielen das schon zitiert. Kann das auch möglich sein, dass das mit den Geldgebungen für Forschungen in Verbindung steht? Ja, wir wissen nicht, wie die Forschungsmittel vergeben werden, aber in dem Brief, dem offenen Brief an der 33 Wissenschaftler, den ich am Anfang zitiert hatte, geht ja auch daraus hervor, dass für Denkrichtungen, die nicht die Urknalltheorie als ihre Basis ansehen, keine Forschungsmittel zur Verfügung gestellt werden. Deshalb kann sich eine andere Forschungsrichtung auch gar nicht entwickeln. Neu ist das Thema nicht. Damit hat sich schon Bertolt Brecht befasst bei seiner Arbeit zu Galileo Galilei. Aus dem hören wir gleich ein Stück nach Gisela May. Ja, ich denke da an das Lied von den 8 Elefanten von Paul Dessau. Sieben Elefanten hatte Herr Tschihin und da war dann noch der 8. Sieben waren wild und der 8. war zahm. Und der 8. war's, der sie bewachte. Trappt schneller, trappt schneller. Herr Tschihin hat einen Wald. Der muss vor Nacht gerodet sein und Nacht ist jetzt schon bald. Sieben Elefanten rodeten den Wald und Herr Tschihin ritt hoch auf den 8. All den Tag Nummer 8 stand faul auf der Wacht und sah zu, was sie hinter sich brachten. Grabt schneller, grabt schneller. Herr Tschihin hat einen Wald. Der muss vor Nacht gerodet sein. Und Nacht ist jetzt schon bald. Sieben Elefanten wollten nicht mehr. Hatten satt das Bäume abschlachten. Herr Tschihin war nervös, auf die 7 war er bös und gab ein Schaf Reis dem 8. Was soll das, was soll das? Herr Tschihin hat einen Wald, der muss vor Nacht gerodet sein und Nacht ist jetzt schon bald. Sieben Elefanten hatten keinen Zahn. Seinen Zahn hatte nur noch der 8. Und Nummer 8 war vorhanden, schlug die 7 zu Schanden. Und Herr Tschihin stand dahinten und lachte. Grabt weiter, Rad weiter! Herr Chin hat einen Wald, der muss vor Nacht gerodet sein, und Nacht ist jetzt schon bald. Recht hat Recht, wie immer, Gisela May auf Radio Marabu. Aus Das Leben des Galilei von Bertolt Brecht, Der kleine Mönch. Auszüge. Die Phasen der Venus beobachtend, kann ich nun meine Eltern vor mir sehen, wie sie mit meiner Schwester am Herd sitzen und ihre Käsespeise essen. Ich sehe die Balken über ihnen, die der Rauch von Jahrhunderten geschwärzt hat, und ich sehe genau ihre alten abgearbeiteten Hände und den kleinen Löffel darin. Dann wird das schwierige Leben der Eltern beschrieben und ich zitiere weiter. Was würden meine Eltern nun sagen, wenn sie von mir erführen, dass sie sich auf einem kleinen Steinklumpen befinden, der sich unaufhörlich drehend im leeren Raum um ein anderes Gestirn bewegt, einer unter sehr vielen, ein ziemlich unbedeutender? Wozu ist jetzt noch solche Geduld, solches Einverständnis in ihr Elend nötig oder gut? Wozu ist die Heilige Schrift noch gut, die alles erklärt und als notwendig begründet hat, den Schweiß, die Geduld, den Hunger, die Unterwerfung und die jetzt voll von Irrtümern befunden wird? Ja, ich meine also, diese Geschichte mit Galileo Galilei, die ist auch sehr interessant, weil man unterstellt häufig Einstein, er habe das Relativitätsprinzip entwickelt. Das ist aber nicht so. Schon Galileo Galilei wusste, was das Relativitätsprinzip ausmacht. Er prägte einmal den Satz, ein Passagier auf einem Schiff unter Deck in einer fensterlosen Kabine kann nicht wissen, ob das Schiff in Bewegung ist oder nicht. Das eigentlich ist das ganze Relativitätsprinzip. Denn zur Feststellung einer Bewegung benötigen wir ein zweites materielles Objekt, also ein Land oder ein anderes Schiff. Wir haben in dieser Sendung ja über den Urknall gesprochen, über die Einschränkungen der Forschung auf diesem Gebiet. Wie ist das allgemein? Sie haben ein weiteres Thema, welches Ihnen wichtig ist, der Begriff Materie. Ja, die Materie ist ja die objektive Realität, die ewig existiert. Und wir hatten noch in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen recht zutreffenden Materiebegriff, der auf der Basis des dialektischen Materialismus fußt. Ich hatte ihn ja schon genannt. Dieser Materiebegriff ist in den letzten 30 bis 40 Jahren zunehmend demontiert worden. Da sagte man als erstes, elektromagnetische Strahlung gehöre nicht zur Materie. Halte ich schon für einen Fehler. Und das ging dann weiter, ich habe das alles beobachtet, das ging dann weiter bis hin zur völligen Ablehnung eines Materiebegriffes überhaupt. Ich hatte vor Jahren einmal die Enzyklopädie Wikipedia angeschrieben und habe kritisch Stellung bezogen zu dem Materiebegriff, der dort eingetragen ist. Ich habe dort auch viele Antworten erhalten von mehreren Mitarbeitern. Und da gab es einen Mitarbeiter, der prägte einen Satz, der das Ganze charakterisiert. Er sagte, es wird sich kein Physiker auf längliche Diskussionen einlassen, was denn genau unter Materie zu verstehen sei. Wer genau sein will, benutzt andere Begriffe. Was das für Begriffe sind, hat er nicht gesagt. Aber das geht dahin, dass man die Materie gar nicht mehr so genau als Gegenstand der Physik ansehen möchte. Und das ist der Grundfehler. Und nochmal die Frage, warum? Weil wahrscheinlich die Religion auf dem Vormarsch ist und dieser Materiebegriff, der die Ewigkeit der Materie festsetzt, passt nicht zur Schöpfungsidee. Und ich kann nicht genau sagen, wie der Einfluss dort gestaltet wird, aber die Religion ist auf dem Vormarsch und drängt die Wissenschaftlichkeit zurück. Wir wissen ja, dass die Kirche immer schon ein Gegner der Wissenschaft war. Zum Beispiel Kopernikus und Galilei haben nacheinander das heliozentrische Weltbild entwickelt, welches das geozentrische ablöste, nachdem die Erde im Mittelpunkt der Welt stehen soll. Dieses Weltbild hat 300 Jahre gebraucht, bis es bei der Kirche Fuß fassen konnte. Aber nicht etwa, weil die Kirche dann überzeugt war, dass das heliozentrische Weltbild richtig ist, sondern weil dieses Weltbild bereits Volksschulwissen war. Es war Wissen der gesamten Bevölkerung und die Kirche ist unglaubwürdig geworden. We Unpassend dieser Titel Pink Floyd, We Don't Need No Education, Another Brick in the Wall. Ja, das ist sehr passend. Denn man muss festhalten, dass auch heute die Probleme, die die Kirche mit der Wissenschaft hat, nicht beseitigt sind. Auch nachdem sie nun das heliozentrische Weltbild anerkannt hat, gibt es noch weitere Probleme, mit denen sich die Kirche nicht anfreunden kann. Zum Beispiel mit der Ewigkeit der Existenz der Materie. Ich kann mich daran erinnern, dass Stephen Hawking in den 80er Jahren zur päpstlichen Akademie der Wissenschaften eingeladen war, wo es um die Fragen der Entstehung des Universums ging. Und dort hatte, nachdem Papst Benedikt XVI. Gesagt hatte, es stünde mit dem Glauben nicht im Widerspruch, wenn man annehme, dass auch vor dem Urknall bereits eine Schöpfung existiert habe, das aufgreifend hat Hawking gesagt, wenn die Materie also schon immer existiert hat, dann bedarf dies keines Schöpfergottes. Befasst mit diesen Fragen hatte sich auch Stanley Kubrick in seinem Film aus dem Jahr 1969, Oscar gekrönt 2001. Hier ist die Musik, Strauss, also sprach Zarathustra.